In der Soiree brachte er, ich bin Herr Cavati, der Märchenerzähler, Erinnerung an Karl May. Die Autorin Renate Milczewski. Es sprachen Gertraud Heise, Klaus Berner, Gunther Krämer, Walter Andreas Schwarz und Helmut Wöstmann. Regie Heinz Nesselrath. Mit rechten Dingen zu.